2 weeks ago, we talked about what Jesus said about being prepared for his coming, his return. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was Jesus darüber gesagt hat, vorbereitet zu sein für sein Kommen. And last Sunday, und am letzten Sonntag, we talked about how to live in this present evil age as believers. Da haben wir gesprochen darüber, wie man in dem gegenwärtigen bösen Zeitalter leben kann als Gläubige. Ja. The scripture says we are to live godly lives while we wait patiently for the Lord. Die Schrift sagt, wir sollen gottgemäße Leben leben, während wir auf den Herrn warten. Now today I want us to think about something else. Heute möchte ich, dass wir an etwas weiteres, etwas anderes denken. We're going to think about what do we do in the present, in the now. Wir sprechen darüber, was wir im Jetzt machen, in der Gegenwart. I've titled the message today, what does Jesus want? Ich möchte es so betitulieren. Was möchte Jesus? So much of our life is built around what we want. Also meistens dreht sich unser Leben immer nur darum, was wir wollen. We think about a mate for our life. Wir denken vielleicht dran, wer ist unser Partner im Leben? Or we think about our future in regard to a career or job. Oder wir denken an unsere Zukunft, vielleicht in Bezug auf eine Karriere oder eine Berufsmöglichkeit. And if we have those things in place, we are always thinking about something new. Und wenn wir dann diese Dinge irgendwo erledigt haben, dann denken wir noch immer noch an irgendwas Neues. New clothes, new flat, new handy or whatever. Neue Kleidung, eine neue Wohnung, vielleicht irgendwie neues Handy oder was auch immer. So we're always thinking about us. Also denken wir immer an uns. But life is not about us. Aber das Leben, das dreht sich eigentlich nicht um uns. So I ask the question today, what does Jesus want? Also möchte ich heute die Frage stellen, was möchte Jesus, was will er? That's a good question for all of us to ask. Und das ist eine gute Frage, die wir uns alle stellen können. And so for us to answer that question, we're going to read from Luke's Gospel. Und um diese Frage für uns zu beantworten, werden wir das Lukas-Evangelium lesen. Chapter 5. Und zwar Kapitel 5. Beginning with verse 1. Beginnen mit Vers 1. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge two boats left there by fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night, and we haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und er lehrte die Volksmengen von dem Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, "Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab." Und Simon antwortete und sprach zu ihm, "Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen." Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kamen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, "Geh von mir hinaus, Denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hat ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Okay, in our scripture passage today, in unserer Schriftstelle hier, we're going to see four things that Jesus wants. Da sehen wir vier Punkte, die Jesus möchte. First of all, Jesus wants to get into your life. Eigentlich, die er will. Er möchte hinein in dein Leben. If we look back in chapter 4 in verse 38, we're told that Jesus has already been to Simon Peter's home. Also wenn wir in Kapitel 4 hineinschauen, da können wir bereits sehen, dass ja eigentlich Jesus bereits bei Petrus zu Hause war. In fact, Simon's mother-in-law was sick. Und es war eigentlich so, dass die Mutter, die Schwiegermutter vom Petrus krank war. And Jesus goes in and takes her by the hand and he heals her. Immediately her fever leaves and she gets up and serves. Und Jesus nimmt sie bei der Hand, das Fieber verlässt sie und sie beginnt sofort zu dienen. So the story we have in Luke chapter 5 is not the first time that Jesus and Simon Peter have met. Also die Geschichte, die wir jetzt in Kapitel 5 finden, die zeigt uns, dass nicht das erste Mal ist, dass Jesus und Petrus sich getroffen haben. So Jesus made entrance into Simon Peter's home. Jesus war ja sogar zu Hause bei Petrus zu Hause. And now he goes down to the seaside. Nun gehen sie an den See. And he gets in Simon Peter's boat. Und er setzt sich in das Boot vom Simon Petrus. You might say Jesus is wanting to get into Simon Peter's life. Also man könnte also wirklich annehmen jetzt, dass Jesus wirklich in das Leben des Petrus eindringen möchte. Now it's interesting that Jesus takes the initiative. Und das ist interessant, dass Jesus die Initiative ergreift. Peter is washing his nets, he and the other fishermen. Da ist Petrus und er wäscht die Netze zusammen mit den anderen Fischern. And Jesus goes and gets in his boat. Jesus kommt und er setzt sich direkt in sein Boot. There were many people pressing against Jesus, wanting to touch him. Und das sind ganze Volksmengen, die sich da andrängen und ihn auch berühren wollen. He had been preaching and healing people. Er hat gepredigt und hat Leute geheilt. And people from all around came to see Jesus. Und aus der ganzen Umgebung kamen Leute, die Jesus sehen wollten. But here he wants to get into Simon Peter's boat. Aber hier möchte er in das Boot von Simon Petrus hinein. And said to Peter, push the boat out away from the shore. Und er sagte Petrus, komm, lass das Boot ein bisschen rausfahren. Jesus wanted to be able to see all of the people there and to keep them from pressing so hard against him. Jesus wollte all die Leute sehen und er wollte sie davon abhalten, dass sie da so auf ihn andrängten. And he sat down in the boat and began to teach them. So setzte er sich nieder im Boot und er fing an, sie zu lehren. You might say that Simon Peter's boat represented his life. Man könnte sagen, dass das Boot von Simon Petrus sein ganzes Leben repräsentierte. It was what Simon Peter did for his living. Das war ja das, was er als Lebensunterhalt bestritt. He was a professional fisherman. Er war ein Berufsfischer. And Jesus wants to get into his life. Aber Jesus möchte hinein in sein Leben. And Jesus wants to get into your life. Und Jesus möchte in dein Leben hinein. No matter what your profession might be. Egal was dein Beruf sein mag. Maybe he would like to get into your office. Vielleicht möchte er da hinein, genau in dein Büro. Into your job some way. Bei dir an den Arbeitsplatz. But I do know he wants to get into your home. Aber ich weiß, er möchte auch bei dir hinein in dein Zuhause. He wants to get into your life. In dein Leben hinein. But he will not come into our lives unless we invite him there. Aber er wird nicht in unser Leben hineinkommen, es sei denn, dass wir ihn dazu auch einladen. Now Jesus and Simon Peter already had some kind of relationship. Jesus und Simon Petrus hatten schon irgendwie eine gewisse Beziehung gebaut. But if you have no relationship with Jesus, he always comes around us, near us. Aber wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, er naht sich uns immer. Er begibt sich in unsere Nähe. Sometimes he comes near us through circumstances in our life. Manchmal naht er sich uns durch Umstände, die in unser Leben hineinbringt. It could be a sickness or maybe a death in your family. Es könnte eine Krankheit sein oder ein Tod in deiner Familie. And Jesus comes near. Und Jesus, er ist dir nahe. Sometimes it's a friend that Jesus sends your way. Manchmal ist es ein Freund, den Jesus einfach in deine Umgebung sendet. Who is already a believer, but he sends this person into your life. Und er ist bereits ein Gläubiger und er ist gesandt von Jesus in dein Leben. That's how many of you came to know Jesus. Und so haben viele von euch Jesus kennengelernt. He sent someone to you. Er hat jemand zu dir gesandt. To introduce you to him. Um dich ihm vorzustellen. I guarantee you, Jesus wants to get into your life. Ich kann dir das garantieren. Jesus möchte in dein Leben hinein. And it's very easy for us to keep Jesus at a distance. Und es ist sehr leicht für uns, dass wir Jesus einfach so auf Distanz halten. But he wants to come into your personal life. Aber er möchte da hineindringen in dein persönliches Leben. And the only way he can do that is for you to open your life to him. Und die einzige Möglichkeit, wie das geschehen kann, ist, dass du eben dein Leben ihm öffnest. And let him come in. Und ihn einfach hereinlässt. So first of all, I know Jesus wants to get into your life. Zuallererst weiß ich einfach, Jesus möchte in dein Leben hinein. Now the second thing in verse 4, Jesus wants to direct your life. Der zweite Punkt, wir finden das in Vers 4. Jesus möchte dein Leben leiten und führen. He said to Peter, after he'd gotten in the boat, push the boat out from the shore. Er sprach zu Petrus, nachdem er sich in das Boot gesetzt hatte, sagt, komm, fahr ein Stück vom Land weg. And then Jesus says, let down the nets for a great catch. Und schließlich sagte er, lasst eure Netze nieder, ihr werdet einen großen Fang machen. Who's giving the commands? Wer gibt da die Anordnungen? Jesus is giving the commands. Jesus gibt sie. You see, not only did he want to get into Simon Peter's life, he wanted to direct Simon's future. Nicht nur, dass er hinein wollte in das Leben von Simon Petrus, er wollte auch seine Zukunft führen. Have you thought about the future? Habt ihr über die Zukunft nachgedacht? What is the future? Was ist die Zukunft? Most of us think the future in terms of days, weeks and months. Die meisten von uns denken an die Zukunft und wenn sie daran denken, denken sie an Tage, Monate oder Jahre. If I were to take my pen, wenn ich jetzt hier meinen Stift nehme, the point is very fine, very small. Die Spitze ist sehr fein und schmal. And I go over into this corner of the building. Und ich werde einfach rübergehen, dort in die Ecke des Gebäudes. In the very corner, as far as I can go. Und ich werde mich da ganz in die Ecke begeben, soweit es da geht. And I take my pen and I make a line on the wall. Und ich nehme meinen Stift und ich mache da einfach eine feine Linie dort an der Wand. The line that I made on the wall, the width of that line is my life. Diese Linie da auf dieser Wand, die Breite davon, das ist mein Leben. Let's say I live to be 80 years old. Nehmen wir einmal an, ich würde vielleicht 80 Jahre alt werden. That line represents 80 years. Dann dieser Strich repräsentiert 80 Jahre. Now where is my future? Wo ist dann meine Zukunft? Let's start down this wall and go all the way down this wall and on to this corner, past this corner, up to Salzburg and over to France and across the ocean and around the world and then out into space. You got all that? Okay. Also wir beginnen dort drüben in der Ecke. Wir ziehen uns dann weiter entlang der Wand mit dem Strich. Es geht dann weiter durch die Mauer hin nach Salzburg. Across the ocean. über den Ozean und einmal um die Welt. Yeah. Do you understand? Do you understand? Versteht ihr das? Your future is more than just tomorrow. Eure Zukunft ist mehr als nur das Morgen. We are so conditioned to think short term. Wir sind da so irgendwie drauf vorprogrammiert, dass wir nur kurzfristig denken. Now Jesus wants to direct your future. Jesus möchte deine Zukunft wirklich leiten. That includes this afternoon. Und das schließt diesen Nachmittag ein. But everything that comes after that. Aber auch alles, was dann danach kommt. And usually we don't think that far in advance. Und meistens denken wir dabei nicht so weit voraus. But there are two ways. Aber es gibt da zwei Wege. To get into the future. Zwei Möglichkeiten, wie man da in die Zukunft hineingehen kann. You can allow the past. Wir können das zulassen, dass die Vergangenheit to set the direction of the future, die Richtung der Zukunft bestimmt. Or you can have faith in what God says. Oder wir können Vertrauen haben auf das, was Gott sagt. Do you catch what Jesus said to Simon Peter? Also bekommt ihr das mit, was Jesus zu Simon Petrus sagt? They've been washing their nets, they have fished all night. Sie waschen da ihre Netze, sie haben die ganze Nacht über gefischt. They're finished for the day. Jetzt sind sie fertig für diesen Tag. They're going home to sleep. Sie sind dabei, schon nach Hause zu gehen, um sich schlafen zu legen. And the nets will be ready for the next night. Und die Netze sind schon vorbereitet für den nächsten Abend. And Jesus says, okay, it's time to go fishing. Jesus sagt aber, komm, jetzt wird es Zeit zum Fischen. Now, if you know anything about fishing, also wenn ihr da etwas über das Fischen wisst, with a net especially, also insbesondere wenn es da um das Netz geht, the best time to fish is at night. Fischen mit Netzen geht am besten in der Nacht. Because the fish can't see so well in the dark. Weil die Fische in der Nacht nicht so gut sehen können. And they put the net in the water and they trap the fish. Sie lassen das Netz herab in das Wasser und sie bauen eigentlich damit eine Falle für die Fische. And they had fished all night and had not caught one thing. Aber sie haben die ganze Nacht gefischt, aber sie haben nicht einen gefangen. And Simon Peter says, Jesus, don't you understand? We have worked hard all night. Und Jesus spricht zu Simon, also Simon spricht zu Jesus, sagt, bitte schön, verstehst du nicht? Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. And we haven't caught anything. Und wir haben nichts gefangen. Now, what was Simon Peter's profession? Was war sein Beruf? Fisherman. Na, er war Fischer. A professional fisherman. Er war Profi im Fischen. What was Jesus' profession? Was war der Beruf von Jesus? A carpenter. Er war Schreiner. Nazareth was up in the hill country. There was no water up there. Da oben in Nazareth, da war eine Hügellandschaft. Da gab es nicht viel Wasser. Have you ever had someone try to tell you how to do your job that didn't know how to do your job? Aber hast du schon mal erlebt, wie jemand dir erzählt hat, wie du da deine Arbeit machen musst, der aber eigentlich davon gar keine Ahnung hatte? Can you not feel how Simon Peter and the other fishermen felt when Jesus says, let down your nets for a big catch? Kannst du da hineinversetzen und irgendwie spüren, wie Jesus, Petrus sich vielleicht gefühlt hat, als Jesus da gesagt hat, bitteschön, werf doch mal die Netze aus. I can almost see them whispering to each other. Also ich kann fast sehen, wie sie da zueinander flüstern und sagen. You see, we can let the past determine the future. Also wir können die Vergangenheit und die Zukunft bestimmen lassen. That's what Peter was going to do. Und da war schon der Petrus dabei, so zu handeln. There's no use in going fishing. We've already tried that. So sagte er, naja, was nützt das nochmal fischen zu gehen? Wir haben es ja bereits versucht. We fished all night. We haven't caught anything. Wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. It wouldn't do any good to go in the day. We surely will not catch anything. Da wird es schon überhaupt nichts mehr bringen, wenn wir es tagsüber versuchen. Wir werden gar nichts fangen. Have you ever been guilty of letting your past experiences direct your future? Also hast du schon mal dessen schuldig gemacht, dass du einfach deine vergangene Erfahrung deine Zukunft hast bestimmen lassen? We say things like, I don't think that will work. I've already tried that. Zum Beispiel sagen wir solche Sätze wie, naja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das habe ich ja bereits versucht. We have many excuses about the future because of our past experiences. Wir machen immer wieder Entschuldigungen in Bezug auf unsere Zukunft, weil wir ja bereits Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. So that's one way to approach the future. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir auf die Zukunft zugehen können. Now your past can be good or it can be bad. Deine Vergangenheit, sie mag eine gute oder eine schlechte Erfahrung für dich sein. But that is no guarantee that your future will be good or bad. Aber damit ist doch keine Garantie gegeben, dass deine Zukunft gut oder schlecht sich entwickeln mag. In fact, Jesus told us another story, a parable about that. Und Jesus hat eine weitere Geschichte darüber erzählt, ein Gleichnis. About a rich man and a poor man. Ein Gleichnis über einen reichen Mann und einen armen Mann. We don't know the rich man's name, but the poor man was named Lazarus. Wir kennen nicht den Namen des reichen Mannes, aber der Name des armen Mannes war Lazarus. And Jesus tells us that the rich man had plenty. He ate the very best food every day. Und Jesus erzählt uns, dass der reiche Mann wirklich im Überfluss lebte. Er hatte wirklich sehr, sehr viel jeden Tag. He wore the finest clothes every day. Er trug die feinsten Kleider jeden Tag. And Lazarus had very ragged clothes. Und die Kleidung vom Lazarus war ziemlich verschlissen schon. And he only ate the whatever he could find. Und er konnte nur das essen, was er gerade irgendwo fand. Now you might think that the rich man would believe that his future was always going to be like his past. Und so kann man ja nur annehmen, dass der Reiche glaubte, dass seine Zukunft auch sich so verhalten würde, wie seine Vergangenheit. And maybe even Lazarus thought that his future was never going to be any better than his past had been. Und vielleicht hat auch Lazarus gedacht, dass seine Zukunft nie sich viel besser entwickeln könnte als seine Vergangenheit. But Jesus gives us some insight into the future. Aber Jesus gibt uns da einen Einblick hinein in die Zukunft. You see, the rich man didn't honor God with his life. Der Reiche hat Gott mit seinem Leben nicht geehrt. And his future was not good. Und so entwickelte sich seine Zukunft nicht gut. He lived all of his life and had the very best of everything. Er lebte sein ganzes Leben und er hatte oder nahm sich immer das Beste von allem. But that was only one little line on the wall. Das war aber nur dieser kleine Strich da an der Wand. His future was forever in hell. Aber seine Zukunft, sie war für immer in der Hölle. Lazarus, little line on the wall, he had bad things. In diesem kleinen Strich vom Lazarus an der Wand, da sind schlechte Dinge geschehen. But his future was good. Aber seine Zukunft, sie war gut. I just want to say to you today, don't let your past determine your future. Ich möchte euch heute einfach sagen, lasst eure Vergangenheit nicht eure Zukunft diktieren. The best way to approach the future is in faith. Die beste Art und Weise, wie man auf die Zukunft zugeht, ist im Glauben. You see, Jesus was giving these fishermen a visual picture of what could be. Jesus gab diesen Fischern einfach ein sichtbares Bild, wie die Dinge sein könnten. He said, take your nets and let them down for a catch. Er sagte einfach, nehmt eure Netze und lasst sie runter, damit ihr einen Fang machen könnt. Do you think Jesus knew what was going to happen? Denkt ihr nicht, dass Jesus nicht wusste, was da geschehen würde? Of course he did. Natürlich wusste er es. He's in control of all things. Er hat alle Dinge unter Kontrolle. And so he already knew what was going to take place. Er wusste ja bereits, was denn da geschehen würde. And what he's trying to do is to give those men a vision of what he already knows will happen. Was er da versucht hat, ist, dass er den Leuten praktisch eine Vision geben wollte von dem, was dann auch tatsächlich geschehen sollte. Because Jesus wants to get into your life. Weil er Jesus in dein Leben hinein möchte. And he wants to direct your life. Und er möchte dein Leben einfach leiten und führen. But you have to respond to him in faith. Aber du musst auf ihn reagieren, you im Glauben. You have to see what he sees. Du musst einfach sehen, was er sieht. And you have to believe it, even though you can't see it. Und du musst einfach glauben, auch wenn du das noch nicht sehen kannst. And that's why Peter responded the way he did. Das war der Grund, warum Petrus auch so reagierte, wie er das tat. He had already seen Jesus heal his mother-in-law. Er hatte bereits gesehen, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. He had already seen Jesus heal other people. Er hatte bereits gesehen, wie Jesus andere Leute geheilt hat. He had confidence in Jesus. Er hatte Zuversicht in Jesus. And if Jesus says, let down the nets, even though it doesn't make sense. Wenn Jesus sagt, lass das Netz einfach herab, auch wenn es keinen Sinn macht. Then we'll let down the nets. Lassen wir einfach das Netz runter. And that's what they did. Und das, was sie taten. And the scripture tells us they had a great catch. Und die Schrift sagt uns, sie machten einen riesigen Fang. You see, that's what will happen to you when you follow the directions of Jesus Christ. Das ist das, was geschehen wird mit dir, wenn du den Anweisungen Jesu Christi folgst. When he directs your life, wenn er dein Leben dirigiert, he will do something very special in your life. Dann wird er etwas ganz Besonderes in deinem Leben tun. And that brings us to the third thing Jesus wants. Und das bringt uns zu dem dritten Punkt, den Jesus möchte. He wants to reveal his true nature to you. Er will seine wahre Natur dir offenbaren. In verse 8 Peter cries out, Lord. In Vers 8 sagt Peter zum Herrn, Herr, I'm a sinful man. Ich bin ein sündiger Mensch. Peter doesn't use a word here that is used very often. Petrus verwendet ein Wort hier, was nicht sehr oft verwendet wird. Especially by fishermen. Insbesondere von Fischern. He calls Jesus Lord. Er nennt Jesus einen Herrn. He realizes who Jesus is. Er erkennt, wer Jesus ist. I want you to understand that this little fishing adventure, ich möchte, dass ihr versteht, dass dieses kleine Fischerabenteuer, was not to catch fish. Dass bei dem nicht darum ging, Fische zu fangen. When Jesus gets into your boat, he gets into your life. Wenn Jesus da sich in dein Boot setzt, dann setzt er sich auch hinein in dein Leben. He doesn't come to bless you with more fish. Er ist nicht gekommen, um dich mit mehr Fischen zu segnen. That's usually what we think. Das ist das, was wir üblicherweise denken. We want Jesus to get into our boat and bless us with more things. Wir wollen, dass Jesus in sein Leben hineinkommt, damit er uns mit mehr Dingen segnet. But he comes to reveal who he is to us. Aber er kommt, um uns zu offenbaren, wer er ist. So we will know him as the Son of God. So dass wir ihn erkennen als den Sohn Gottes. He wants us to get beyond the supply. Er möchte, dass wir da jenseits schauen, jenseits dessen, was er uns, womit er uns versorgt, to the source. Und dass wir vielmehr schauen auf die Quelle, wo es herkommt. Now suppose Simon Peter had said something like this. Stellen wir uns einmal vor, Simon Petrus hätte Folgendes gesagt. Jesus, that was really great. Jesus, das war echt super. Thanks for the fish. Danke für den Fisch. Could we come back tomorrow and do this again? Können wir das morgen gleich nochmal machen? Then I will not have to fish at night. Dann muss ich gar nicht mehr nachts fischen. And I can go home and have a normal life with my family. Dann kann ich nach Hause gehen, kann ein normales Leben leben mit meiner Familie. And we can have a late breakfast tomorrow. Und dann können wir auch spät erst frühstücken. And we can come back and do this again. Ja, und dann können wir nochmal herkommen. And they'll do it again the next day. Und vielleicht den nächsten Tag auch, ja. And if we keep this up every day, I'll be a wealthy fisherman. Und wenn wir das so jeden Tag machen, dann werde ich ein reicher Fischer sein. Thank you, Jesus, for the fish. Danke, Jesus, für den Fisch. And Jesus said. Und Jesus antwortet. Peter. Petrus. You missed the whole lesson. Oh, du hast die ganze Lektion nicht verstanden. You see, I did not come to catch fish for you. Ich bin nicht gekommen, um für dich da Fische zu fangen. I came to reveal myself to you. Ich bin gekommen, um mich dir selbst zu offenbaren. So you can catch men for me. Auf dass du Menschen für mich fangen kannst. You see, we want Jesus to use his power for us. Wir wollen, dass Jesus seine Macht für uns verwendet. That is the danger of the prosperity gospel that is being preached today. Das ist die Gefahr an diesem Wohlstandsevangelium, was heute so einseitig gepredigt wird. We want Jesus to make us rich. Wir wollen, dass Jesus uns reich macht. We want Jesus to make us famous. Wir möchten, dass Jesus uns berühmt macht. You see, it's all about us. Da geht's immer nur um uns. We want Jesus to give us power. Wir wollen, dass Jesus uns Macht gibt. We want him to use his power for our benefit. Und so wollen wir auch seine Macht ausnutzen zu unserem Wohlergehen. Have we ever asked, what does Jesus want? Haben wir dabei je gefragt, was Jesus will? You see, instead of us having him bless us, und anstatt dass wir einfach wollen, dass er uns segnet, maybe we should live in order to bless him. Vielleicht sollten wir leben, um ihm Segen zu geben. And what would bless him? Und was würde ihn segnen? For us to live a holy life, dass wir ein heiliges Leben leben. For us to be fishers of men, dass wir Fischer von Menschen sind. For sure. Sicherlich. And the last thing Jesus wants to do is include you in his work. Und der letzte Punkt, Jesus möchte dich in seinem Werk einschließen. Jesus said to those men, Jesus sagte zu diesen Menschen, Männern, from this day on you will catch men. Er sagte zu diesen Männern, von diesem Tag an werdet ihr Menschenfischer sein. And it says when they got to the shore, they pulled their boats up on the shore. Und es heißt, als dann an Land kamen, da zogen sie ihre Boote aufs Land. And they left their nets. Und sie ließen ihre Netze zurück. They left their boats. Sie ließen ihre Boote zurück. And they followed Jesus. Und sie folgten Jesus nach. And you know the rest of the story. Und ihr kennt den Rest der Geschichte. The whole of history has changed because of that. Die ganze Geschichte hat sich deswegen verwandelt. We're here today because of that. Deswegen sind wir heute hier. See, Jesus wants you involved in his work. Jesus möchte, dass du Anteil hast an seinem Werk. But first of all, he had to get into Peter's life. Aber zuallererst musste er in das Leben von Petrus hinein. He had to be able to direct Peter's life, his future. Er musste in der Lage sein, auch das Leben des Petrus zu leiten, es zu führen. And then he revealed himself to Peter. Dann offenbarte er sich dem Petrus. And when Peter recognized that Jesus is the Lord, und als Petrus erkannte, dass Jesus der Herr ist, everything followed naturally. Folgte alles andere dann ganz natürlich ihm nach. It was just natural for Peter to say, wherever you go, I will go. Dann war es einfach ganz natürlich für Petrus zu sagen, wo auch immer du hingehst, werde ich auch hingehen. It was just natural for Peter to say, I will catch men and not fish. Und es war dann ganz natürlich, dass es kam, dass er sagte, ja, ich werde jetzt Menschenfischer sein. But until Jesus gets into your life, aber bis Jesus nicht in dein Leben hineinkommt and directs your future, und deine Zukunft leitet and reveals who he is to you, und sich offenbart, wer er ist, you will never be included in his work. Wirst du nie in sein Werk eingeschlossen sein. Because you won't want to be included in his work. Denn du möchtest ja gar nicht in sein Werk eingebunden sein. But when those first three things happen, wenn aber diese ersten drei Dinge geschehen, it's no problem for you to follow Jesus. Ist es überhaupt kein Problem mehr für dich, Jesus zu folgen. Now Jesus says to these men, Jesus sagt zu diesen Männern, from now on you will catch men. Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Now he wasn't talking to ladies. Er sprach nicht zu den Frauen. Jesus, I know some of you women here would like to catch a man. Also ich weiß von einigen Frauen hier, dass sie sich gerne einen Mann fangen würden. But that's not what Jesus is talking about. Aber darüber redet Jesus nicht. Sometimes people go to church to catch a man. Manchmal kommen Menschen hier in die Gemeinde, um a good man even. Mann zu fangen, but sogar einen guten. But that's not what Jesus is talking about. Aber darüber spricht Jesus nicht. To catch men means this. Einen Menschen zu fangen bedeutet Folgendes. We must tell them of the one who can change their lives. Wir müssen erzählen von dem, der ihr Leben verwandeln kann. Of the one who knows where the fish are even when no one else knows. Wir müssen erzählen von dem, der weiß, wo der Fisch ist, selbst wenn niemand anderes es weiß. Of the one who can do miracles. Von dem, der Wunder wirken kann. Who can take the hand of a sick woman and raise her up immediately. Der einfach die Hand einer kranken Frau nehmen kann und sie sofort wieder aufrichtet. The one who can touch a leper. Der einen Aussätzigen anrühren kann. And by touching that leper say, I love you. Und indem er diesen Leperkranken anrührt und sagt, ich liebe dich. Did you know it was forbidden by in the law of that day that you could not touch a leper? Bitte wisst ihr und bedenkt ihr, dass damals das Gesetz so war, dass es verboten war, einen Leprakranken anzurühren. But Jesus touched lepers. Aber Jesus hat Aussätzige angerührt. Because he was showing, I love you. Denn er hat damit zeigen wollen, ich liebe dich. And in his touch there was power. Und in dieser Berührung, da war volle Kraft drin. And he's still the same Lord today. Und es ist heute noch der gleiche Herr. And the world in which we live has leprosy, a spiritual kind. Und die Welt, in der wir leben, hat einen geistigen Aussatz. There are many people out here in Vienna and beyond that we would call untouchable. Es sind Mengen von Leuten hier in Wien und auch weit darüber hinaus, die man als unberührbar bezeichnen könnte. But Jesus says, I want you to fish for those kind of men. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass ihr euch nach denen ausstreckt und nach ihnen fischt. I heard this story. Ich habe diese Geschichte gehört. Once there was a group of fishermen. Es gab einmal eine Gruppe von Fischern. They lived in an area where there were many lakes and very many fish. Sie lebten in einem Gebiet, wo es viele Seen gab und in diesen Seen Mengen an Fischen. But they enjoyed being together, these fishermen. Aber sie genossen es einfach immer zusammen zu sein, diese Fischer. And so at least one day a week they would gather in a little house. Und so war es, dass sie zumindest einmal die Woche sich in einem kleinen Haus trafen. And they would talk about the wonders of fishing. Und so sprachen sie über die Wunder des Fischens. And they would invite others to come and be fishermen. Und so luden sie andere ein, um auch Fischer zu sein. And it wasn't long until they outgrew their little meeting place. Und es hat nicht lange gebraucht, bis sie da diesen Treffpunkt entwachsen waren. So they built a new place. They called it the fishing headquarters. Also bauten sie ein neues Haus, ein größeres Haus und nannten das das Fischerhauptquartier. And every week they would meet and talk about the wonders and the glories of fishing. Und jede Woche würden sie sich treffen und dann reden über die Wunder und die Herrlichkeit des Fischens. Soon they realized that there were other lakes and other places that needed fishermen as well. Und sehr bald erkannten sie, dass es ja auch andere Orte und Seen gab, die auch Fischer brauchten. So they sent some fishermen out to the other places. Und so sandten sie einige Fischer an die anderen Orte. And it wasn't long until they built a fishing headquarters. Und das braucht nicht lange, bis sie dann auch so ein Fischerhauptquartier bauten. And every week the fishermen would gather and talk about how wonderful it was to fish. Und also jede Woche würden dann die Fischer zusammenkommen und darüber reden, wie wunderbar es war zu fischen. They kept growing until there were fishing headquarters all over the place. Und sie wuchsen und wuchsen, bis es diese Fischerhauptquartiere überall gab. They even built a publishing building. Und sie bauten auch ein Mediencenter. So that they could print up fishing guides. Auf dass sie spezielle Anleitungen ausdrucken könnten. And in the evenings they would have seminars on how to fish. Und am Abend auch Seminare abhalten konnten, wie man da fischt. But the story has a sad ending. Aber diese Geschichte hat ein trauriges Ende. Because none of these people ever went fishing. Niemand von diesen Leuten ging je fischen. They just talked about it. Sie sprachen nur darüber. Had seminars about it. Seminare. It sounds a lot like our churches. Und das klingt sehr wie unsere Gemeinden. We talk about fishing. Wir reden über das Fischen. We have seminars for fishing. Wir halten da Seminare ab über das Fischen. But we have forgotten how to fish. Wir haben vergessen, wie man das macht, das Fischen. I do know this. Und ich weiß dies. This church began. Diese Gemeinde hat begonnen. With a few people fishing. Mit ein paar Leuten, die gefischt haben. I want to challenge you today to go fishing again with the Master. Und ich möchte euch herausfordern, wieder fischen zu gehen mit dem Meister. It would be very easy for us to look around and say there are not very many empty chairs. Und es wäre sehr leicht für uns zu sagen, na ja, so viele leere Plätze gibt's hier ja gar nicht. We have enough fish. Wir haben doch genügend Fische. And we would be like Simon Peter. Und so wären wir wie Simon Petrus. We would miss the whole story. Wir würden die ganze Geschichte, darum worum es geht, einfach verpassen. Jesus is saying to us today. Jesus sagt zu uns heute. I didn't come to bless your life. Ich bin nicht gekommen, um dein Leben zu segnen. With more fish. Mit mehr Fischen. I came to call you. Ich bin gekommen, um dich zu berufen. To be fishers. Fischer zu sein. Let's pray together. Lass uns beten. Lord Jesus, thank you for speaking to us today. Herr Jesus, danke, dass du heute zu uns gesprochen hast. Sometimes your word is so strong, it hits us hard. Manchmal ist dein Wort so stark und es trifft uns so direkt. Sometimes you speak in a very gentle way. Manchmal sprichst du auch ganz sanft. But when you speak, aber wenn du sprichst, your words are powerful. Dann sind deine Worte mächtig. And you've reminded us today that we are not here to be blessed. Und du hast uns heute daran erinnert, dass wir nicht hier sind, um einfach nur gesegnet zu werden. But to be a blessing. Sondern um vielmehr ein Segen zu sein. We're not here for you to provide more things for us. Wir sind nicht hier, dass du uns mit mehr Dingen versorgst. But we're here to be used by you. Sondern vielmehr hier, um von dir verwendet zu werden. There are many fish outside these walls. Es gibt hier viele Fische, zwar außerhalb dieser Wände hier. There are people who need to know who Jesus is. Es sind Menschen, die einfach wissen müssen, wer Jesus ist. And Jesus has sent us. Und Jesus hat uns gesandt, to go fishing. Um fischen zu gehen. Lord, help us today, each one in our own way. Herr, hilf uns, jeden Einzelnen, auf der Art und Weise, wie wir das brauchen, jeder Einzelne, to let down our net one more time. Dass wir noch einmal wieder unser Netz herablassen. It may seem impossible to us. Vielleicht erscheint es uns unmöglich. But in our obedience, aber in unserem Gehorsam, comes your miracle. Kommt dein Wunder. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.